Enigma Emmy Göring. Hörspiel von Werner Fritsch. Ich bin eine Süße. Nicht in der Regel nur? Nein, ich bin die Süße pur. Ausnahmslos süß. Ausnahmslos süß. Ausnahmslos süß. Mit der Muttermilch schon bin ich süchtig geworden. Mit dem Samen des Vaters bereits. Mein Vater war Schokoladenfabrikant. Milchschokoladenkönig. Nicht aus der Schweiz, aus Hamburg nur. Seine Geschöpfe jedoch, seine Hasen, seine Eier, seine Emmy, alle seine Waren süß. Süße in Reinkultur. Das größte Glück meines Lebens. Von Kindesbeinen an in rauen Mengen Ostereier, Osterhasen in Hülle und Fülle, Monat für Monat. Ich wusste nie, wann Ostern ist. Ich wusste lange nicht, was das überhaupt ist, Ostern. Ich habe immer nur geträumt, dass ich schwimme in Schokolade, dass ich ganz nackt bade in warmer, flüssiger Schokolade. Und als ich in Weimar meinen Hermann das erste Mal sah und den Führer, es war im Café des Hotels Elefant. Und draußen marschieren bei Fackellicht in einem Fort 30 und mehr SA-Kolonnen am Führer vorbei und am Hermann. Und im ersten Augenblick, ich traue meinen Augen nicht, kommt es mir vor, als würden lauter Schokolade, lauter Schokoladen-Osterhasen an mir vorbeimarschieren. Also sowas, nein, also sowas, nein. Der Führer schokoladenbraun, der Hermann auch schokoladenbraun und in Uniform so ungeheuer elegant. So ungeheuer elegant in Uniform. Aber irgendwie am Hermann war irgendwie mehr dran als am Führer. Ich wollte unbedingt so einen süßen Mann. Mein Vater hat mir auch jeden Wunsch von den Lippen gelesen in unserer Schokoladenfabrik. Bloß mein Wunsch, Schauspielerin zu werden, hat ihn zur Weißglut gebracht. Werde einem guten Manne eine gute Ehefrau und seinen Kindern eine so gute Mutter wie mir die deine, Emmy. Und er gab mir einen mannsgroßen Osterhasen. Ich verzehrte ihn vor Zorn an einem Abend und sagte mit Schokoladenmund den gesamten Gretchentext ohne Stichwortgeber auf. Kein einziger Hänger. Das heißt im Kerkermonolog, meine Mutter die Hur, die mich umgebracht hat. Mein Vater der Schelm, der mich gessen hat. An der Stelle hat mich ein Loch im Weisheitszahn irritiert. Meine Mutter, die Hur. In Wirklichkeit liebte ich meine Mutter abgöttisch. Sie hat mir auch das Motto meines Lebens ins Poesiealbum geschrieben. Da habe ich mich dran gehalten. In den finstersten Zeiten noch im Geist aufgesagt. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden nur. Jedes Jahr legte ich ihr ihre Lieblingsblumen aufs Grab an ihrem Geburtstag. Veilchen und Mimosen. Einmal, Staatsbesuch beim italienischen Königspaar, just an Mutters Geburtstag, und ich konnte nicht an ihr Grab fliegen und Blumen niederlegen. Wie war ich dort traurig. Die italienische Königin, der ich die Geschichte erzählt hatte, kam zum Abschied aus ihrem Garten mit eigenhändig gepflückten Veilchen und Mimosen zurück. Wie war ich gerührt. Ich war mit Haut und Haar. Ich war ganz und gar Garten in Karinhall. wo gegen Ostern Schneeglöckchen, Goldregen, Krokusse in allen Regenbogenfarben blühten und Forsythien just an jener Stelle, wo stets Junis, wo Julis lila Lupinen im Feuer standen und Iris und Vergissmeinnicht und Gottes Augen und eine riesige Mariendistel blutrot in der Blüte. Und Ostern, oh du meine Güte. Ostern, unseren Staatsschauspielern immer die herzallergrößte Freude gemacht. Ende März, Anfang April, Mal um Mal rote, gelbe, blaue und grüne Ostereier versteckt in Karinhall. Das fröhliche Hermanns, Hasenohren über dem Haupthaar. Und auch ich hatte Hasenohren über dem damals noch nicht ausgebleichten Weizenblond meines zu Gretchenzöpfen geflochtenen Haars. Und ich hatte meine stille Freude über seine laute Freude. Anderen, seinen so geliebten Staatsschauspielern, allen voran meinem Mephisto, Gustav Gründgens, eine Herzensfreude machen zu können. Wie durch ein Wunder, nach dem Grauweiß des Winters, glitzerte es hinter Johannisbeerbüschen plötzlich rot und gelb und blau und grün und auch hinter Holunder grün, blau, gelb und rot hervor. Und die jüdischen Ehefrauen der Schauspieler, oftmals ihrerseits ehemalige Schauspielerinnen, suchten in Sicherheit vor SA und SS zwischen Schneeglöckchen, Krokussen, Palmkätzchen und hinter Johannisbeerbüschen in Karinhall Ostereier oder hinter Holunder. Seit Kriegsende ist alles, alles anders. Die Männer sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein kohlschwarzes Loch. Die Sucht nach Süße ist auch ein Fluch. Meine Zähne, schwarze Löcher, die mir jedes Wort buchstäblich im Munde vertreten, sofern sie jemand von nah sah. Sodann blieb nur mein Weisheitszahn aus uralten Zeiten gleichsam in meiner Mundhöhle zurück. Und in meiner Mundhöhle fing es, nein, nein, nein, zu allem Unglück plötzlich zu sprechen, ja, zu singen an. Hören Sie? Hören Sie? Hören Sie? Durch und durch liederlich, direkt widerlich und widerlich direkt unerhört. So besuchte ich der Reihe nach drei Analytiker, ohne den geringsten Erfolg. Die Stimmen, die Musik, alles nur noch lauter zu vernehmen. Hören Sie, hören Sie! Und der Letzte, angesichts meiner ungebrochenen Gesinnungstreue, in seiner Seele auf den Tod verletzte Analytiker, er war all den Grollmärchen über Nazi-Verbrechen naturgemäß total unkritisch auf den Leim gegangen, hat das Handtuch, ich wasche meine Hände in Unschuld an Ihrem Fall, Frau Göring, geworfen aus dem offenen Fenster seiner Praxis im sechsten Stock. Und siehe, es ist ausgerechnet dem Küster der Marienkirche auf dem Mofa unterwegs zur Maiandacht so verhängnisvoll über den Sturzhelm geflogen, dass er auf der Kreuzung bei Rot blindlings auf einen Laster zufuhr. Dem Küster ist, Gott sei es gedankt, so gut wie nichts widerfahren. Der Küster soll am selben Tage noch in der Maiandacht seinem Schöpfer dafür gedankt haben, ihn nicht am selben Tage noch sehen zu müssen. Von Angesicht sozusagen. Wohingegen der im Führerhaus des Lasters einen Herzschlag erlitten hat, an dessen Folgen er noch auf der Kreuzung gestorben ist. Da ward ich ein schönes Waldvögelein. Fliege fort. Und diese Zeilen auf den Lippen erwachte ich wie aus dem Trancezustand und war Gretchen in Berlin. Mephisto, Gustav Gründgens. Mit Gustav Gründgens auf einer Bühne. Und ich wusste, Hermann in der Ehrenloge. Seh ich dich, bester Mann, nur an, weiß nicht, was mich nach deinem Willen treibt. Ich habe schon so viel für dich getan, dass mir zu tun fast nichts mehr übrig bleibt. Der Grasaff ist erweckt. Du warst mein Mephisto. Gusti. Im Theater. Gusti. Nur im Theater. Ihr wart ja immer, wenn ihr Drogen genascht habt, wie so zwei kleine süße Büblein. Spieltet mit Hermanns Modelleisenbahn in Karinhall. Stunden. Und ich brachte euch Mordsportionen Schokoladenpudding mit Birne, gefüllt mit Preiselbeeren, die ich eigenhändig gepflückt hatte für Hermann im Spreewald. Ach, ich konnte einfach nicht streng sein mit Hermann. Er wusste aber auch, wie man eine Frau nimmt. Immerzu, wenn er unter Drogen stand, war er ganz, ganz, ganz zärtlich zu mir. Da nahm er mir jeden Handgriff ab. Jeden. Ich durfte an gewissen Tagen überhaupt nichts mehr tun. Hermann reichte mir zum Beispiel das Frühstück ins Bett. Brombeerkonfitüre und Pralinen und Bohnenkaffee mit 2 Würfeln Zucker und 3 Kaffeelöffeln euterwarmer Kuhmilch. Und dann, ich durfte ja überhaupt nichts machen, wusch mir Hermann mein Gesicht, meine Arme und meine und. Einfach alles, sogar die intimsten, ja die allerintimsten Dinge. Einmal stell dir vor, du von seiner Stimme zu schweigen. Ich kannte ihn von Weimar her, wo ich als erste Sentimentale am dortigen Theater gespielt. Aber in der Tat, Hermann herrschte mich auf dem Höhepunkt meiner Karriere, obendrein im Augenblick der Herzallergrößten Intimität an. Schluss mit dem Theater. Zuerst komme ich. Naturgemäß kommst mein Herz. Zuerst du, mein Hermann. Und dann kommt ja so lange niemand, so ewig lange niemand für deine Emmy. Und dann erst kommt der Führer. Das Theater, so der Führer in Weimar, wird unter meiner Hand und unter der Hermanns in ungeheurer Blüte erstrahlen. Alles ohne Ewigkeitszug heutigen Tags auf dem Theater. Ein Künstler, ein wirklicher Künstler, muss nicht vor jeder Vorstellung heil, heil rufen, um dann aus heißem Herzen hundsmiserabel zu spielen. Nein, nein, nein, wehe und dreimal wehe. Ein wirklicher Künstler wird immer zu uns kommen, denn wir sind die Aufbauenden eines neuen, eines seit Urzeiten gültigen, eines ewigen nationalsozialistischen Realismuses. Ach, er wusste, Philosoph noch seines Philosophen hinzureißen, unser Führer. Er redete in dem Wissen, wie er auch immer weiblichen Geschlechts ihm an den Lippen hing, Leni, Eva, Magda, Marianne würde hingerissen vom Tiefgang seiner Betrachtungen, die alles und jedes durchdrangen, bis in ihr Innerstes. Unvergesslich des Führers Stellungnahme zu den beiden seiner Zeit, das heißt vor seiner Zeit, dominierenden deutschen Dramatikern, Georg Kaiser und Gerhard Hauptmann. Kaiser. Dem Namen nach weit höher als Hauptmann im Rang. Ein Kaiser überragt doch einen einfachen Hauptmann ungeheuer. Und doch, das sehen Sie, liebe Frau Emmy, vielleicht sogar selber, darf man in keinem Falle auf den äußeren Schein gehen. Schein und Sein, meine liebe Emmy, das dürfen Sie nie verwechseln. Schein und Sein. Leider Gottes herrscht allüberall noch immer der Irrglaube vor, mein Führer, dass eine Schauspielerin, die auf der Bühne naturgemäß einen anderen Mann küsst als den ihrigen, auch als Privatperson liederlich ist. Meine liebe, gute, herztreue Emmy, Sie sind doch der lebende Beweis, dass dem ganz und gar nicht so ist. Im Gegenteil, die Kunst des Schauspielers besteht ja gerade darin, dass man dem Zuschauer falsche Küsse vorspielt mit echtem Gefühl oder echte Küsse mit falschem Gefühl. Küsse mit Gefühl, mein Führer, ja, aber in Wirklichkeit Kunst. Echt? Falsch. Also echt falsch. So ist wohl, meine liebe Emmy, für Sie alles einfach ein wenig kompliziert. Küsse falsch, Gefühle echt. Gefühle falsch, Küsse echt? So ging es eine Zeit lang hin und her, bis der Führer im Begriff, mich zu umhalsen, sich im Hinblick auf Hermann heroisch ermannte und ganz trocken plötzlich ganz sachlich sagte: Ach, zerbrechen Sie Ihr weizenblondes Köpfchen bloß nicht weiter über die Dummheit der Leute. Der Irrtum der Leute im Zuschauerraum besteht doch, meine liebe lebensgescheite Emmy, einzig und allein darin zu glauben, eine Schauspielerin, die auf der Bühne eine dumme Schauspielerin spielt, sei auch in Wirklichkeit dumm. Ach, mein Führer, wie sind Sie nur stets imstande, noch im verborgensten Winkel meines Herzens zu lesen? Schlimmer noch als auf dem Theater, einen wildfremden Mann, mein Führer, küssen oder eine dumme Person klug darstellen zu müssen, ist es in der Tat, auf dem Theater eine böse Rolle spielen zu müssen. Und privat? Ach, nicht doch schon wieder. Aber mich quält, mein Führer, nun einmal keine Frage so sehr wie diese. Wie gut darf ich auf der Bühne böse spielen, mein Führer? Gut und böse spielt doch überhaupt keine Rolle auf dem Theater. Gut und schlecht spielt eine Rolle für einen Schauspieler. Gut und schlecht, darum dreht sich alles auf dem Theater. Lieber spielen Sie eine liederliche gut, als eine gute liederlich. Aber ich bin nun mal ein guter Mensch. Gott hat mich so gemacht. Darauf rief der Führer in ungeheurer Erregung: Ein guter Mensch, meine liebe Emmy. In Wirklichkeit gibt es, vielleicht einmal von meiner Person abgesehen, keine guten Menschen, Emmy. Im Grunde gibt es nur gute Schauspieler. Aber mein Führer, Sie sind doch der lebende Beweis, dass ihm ganz und gar nicht so ist. Ich habe, um der Wahrheit die Ehre zu geben, schon dreimal in Panik die Flucht ergriffen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, unter der Folter würde ich, das wäre total unter meiner Würde, kein Wort verlieren, keinen Ton von mir geben. Aber dieses Bohren, das pure Geräusch des Bohrens, der Horror schlechthin bringt mich doch volles um Sinn und Verstand. So habe ich zähneknirschend einige Wochen noch das gesamte Unsinnsammelsurium roter Couleur, all die verdammte Werbung für Volksverdummung, all die Popmusik im Mund in Kauf genommen, schauen aus wie Jesus und seine Jünger und werden auch noch gesendet all überall auf dem Erdball. O tempora, o mores, ein Mensch von Kultur stirbt unter dieser geradezu bösartigen Banalität tausend Tode. Das Unheimlichste aber, mein Hermann, ist dies. Die Leute, leider Gottes, besonders das schöne Geschlecht, fällt wie seinerzeit angesichts des Führers in Ekstase. Ja, hätten die sogenannten, die selbsternannten Sänger Stimmen, wie der Führer eine Stimme hatte, die alles in einem zum Schwingen, jede Körper, ja Kleiderfaser zum Singen brachte. Aber dies Gebell und Gegrunze, das da heutigen Tags frisch und munter von den Bühnen herunter abgesondert wird, ja, Hätte man, hätten sie Haupthaar von Eichendorfscher Heiterkeit. Ja, hätten sie Kleidung in gleißendem Schokoladenbraun. Nein, bunte Glitzerkleidung, schöner Schein, kein tieferer Sinn. Spricht nur das Niederste im Menschen an, das Tierische. Affenhorten glaubt man zu sehen, statt Ebenbilder des Schöpfers. Ach, solange ich glaubte, ich bilde mir diese Sendungen nur ein. Aber allein die Tatsache, dass nahezu alle Sender immerzu zugleich sendeten. Nicht immer habe ich dir, Hermann Seis, geklagt, mir seit Kriegs Gold leisten können. Ich habe laut Dr. Bösel viel zu viel Amalgam in mir. Und wenn es hochkommt, auch noch Reste des jüngsten Gerichts. Geben Sie mir um Gottes Willen Morphium, Herr Doktor. Unter Morphium können Sie mir auch den Kopf abschneiden und mit neuem Inhalt wieder aufsetzen. Keinen Elefantenrüssel. Bleiben Sie mir mit Ihrem Elefantenrüssel ja vom Leibe. Eines Tages, 68, glaube ich, 68. Ich sitze in einem Café in Kiel, in Gedanken. Auf einmal gehen draußen 30 Elefanten in einer Schlange vorbei. Ich schaue aus dem Fenster, in Gedanken. Statt Autos Elefanten. Nein. Und auf einmal hebt einer, kaum dass er mich sieht, seinen Rüssel so ewig hoch in den Himmel und blickt mich an und nickt und beginnt mit dem Rüssel zu trompeten. Und ich weiß mit einem Mal, es ist Hermann. Mein Hermann ist es, niemand anderes. Mein Hermann ist jetzt Elefant in irgendeinem Staatszirkus. Im russischen oder chinesischen Staatszirkus ist mein Hermann jetzt Elefant. Oder irgendwo sonst am Ende der Welt, wo er seinen Frieden hat, ist mein Hermann jetzt Elefant. Ach, Hermann, ich weiß schon, dass du der Elefant bist, der Trompetende, der angesichts seiner Emmy seinen Rüssel so ewig hoch in den Himmel hob. Englein sind wir doch auch dort nicht wirklich. Englein müssen wir doch auch im Himmel spielen. Und es spielt, das habe ich inzwischen verstanden, keine Rolle, welche Rolle wir auf Erden zu spielen haben. Eine böse oder eine gute. Hauptsache, wir spielen gut. Freilich, sicher ist sicher. Deswegen ist deine Emmy auch im Leben, auch als Privatperson, immer gut gewesen. Mein einziges Begehren auf Erden war doch nur braun werden, nahtlos braun sein und sein, ganz Hermanns. Er tadelte mich stets, wenn ich in Karin Hall die bloße Brust, wie wohl hinter einem Meer Narzissen verborgen, der Sonne aussetzte. Die erste Frau des Reiches zeigt ihre Schönheit nicht einmal den Blumen im Garten. Die erste Frau des Reiches zeigt ihre Schönheit nur dem ersten Mann im Reich. Dem ersten? Mit der Betonung auf Mann. Ich wollte doch nur schokoladenbraun sein für mein Hermannlei. Abgüsse meiner Brüste, gefüllt mit Schokolade, für Hermanns Rucksack, wenn er auf Auerhahnpirsch ging im Spreewald. Und ich mich danach verzehrte, im Garten die Urbilder zu bräunen. Es ging nicht. Es blieb bei der Vorstellung, braun werden, nahtlos braun. Heute träumte mir, ich läge in einem Sarg, von einem Meer Blumen umgeben, und ich hörte einen Elefantentrompeten. Hermanns Tonfall am Telefon glich ja aufs Verheerendste demjenigen des Führers, obwohl Hermann durch seine Herkunft im Gegensatz zu Hitlers hart rollenden R's und grimmig grollenden G's einen weitaus weicheren, eher fränkischen Zungenschlag hatte. Hermanns Adjutant Flügelbauer hinwiederum imitierte Hermann unbewusst aufs Täuschendste. Und zu guter Letzt Gustav, der sich einen Jokus daraus machte, immer wenn ich am Hörer hing, Hitler zu imitieren. Ach, ich im ersten Augenblick am Hörer hin und wieder irritierte. Und als die Telefonverbindungen allgemach vollends zusammenbrachen gegen Kriegsende, als wir ohne es zu merken fremden Partnern gegenüber plötzlich Worte der Liebe in die Muschel hauchten und wir zu allem Übel auch noch, Goebbels hatte Zwietracht gesät zwischen Hermann und Hitler, abgehört wurden durch das von Hermann selber ins Leben gerufene Forschungsamt, spottete das Chaos jeder Beschreibung. Jetzt arbeiteten die, ach, wie heißen sie alle nur, die ganzen Geheimcode-Knacker und die Hollerith-Lochkartenmaschinen, womöglich gar die berüchtigte Enigma-Maschine, gegen uns. Ach, man macht sich keine Vorstellung, was Hermann durch diesen Abhördienst alles zu Ohren kam. Jetzt darf ich ja endlich in Ruhe drüber reden. Wie haben wir uns amüsiert? Abend um Abend. Hermann konnte unter Kokain oft Stunden nicht zu lachen aufhören. Nachdem er vor dem Schlafengehen seine Kollektion Rubinringe gemustert hatte, hörte ich ihn noch ewig lange Lachsalven ins Kopfkissen glucksen. Hermann hat auch immer Witze gesammelt, gute und böse, aber keine schlechten, keine schlechten. Abgesehen von dem über unsere Tochter Edda. E-D-D-A. Intendant, dem Adjutante. Mir liefen, dachte ich an Flügelbauer, leise Schauer über den Rücken, aber nein, nein, nein, Hermanns Humor war nicht totzukriegen. Und Witze über Hermann, ganz gemeine, ganz, ganz gemeine drunter, brachten ihn erst recht zum Lachen. Und darüber konnte Hermann lachen unter Kokain über Stunden hin. Es gab aber auch lustige Witze, wirklich lustige. Drei Häftlinge, ein Engländer, ein Franzose und ein Russe, auf einer Insel ausgesetzt, können sich alles in allem gut leiden, nach immerhin über 20 Jahren. Nur es ist todlangweilig auf der Insel. Eines Tages kommt eine gute Fee und sagt: Jeder von euch Jungens hat einen Wunsch frei. Welchen Wunsch hast du? Well, ich möchte sein in London, in meinem Lieblingspub. Bush ist er in London, in seinem Lieblingspub. Und du? Alors, ich möchte sein in Paris, im Bette avec mon amour. Bush? Ist er in Paris im Bett seiner Geliebten? Und du? Na, Stravje, Wodka hier, hier Bier, am liebsten mir, Genossen wieder hier. Wusch, sind die beiden anderen wieder da. Das war Hermanns Lieblingswitz, der immer wieder unter Kokain erzählt in Karin Hall, den ganzen Krieg hindurch die lautesten Lachsalven hervorrief. Und ich hatte dann auch gleich, um nachzulegen, noch einen weiteren Feenwitz im Petto. Einem Ehepaar, beide 60, begegnet im Wald eine gute Fee. Die sagt: Ihr habt drei Wünsche frei. Da wünscht die Frau sich flugs ein Auto und ein Haus und sagt nun zu ihrem Mann: Den dritten Wunsch darfst du tun. Jetzt sagt der Mann: Ich wünsche mir eine 30 Jahre jüngere Frau. Wusch, ist der Mann 90. Wenn ich diesen Witz in Karin Hall noch ins Lachen über Hermanns Feenwitz hinein zum Besten gab, rissen die Lachsalven überhaupt nicht mehr ab. Spaß beiseite. Wasser habe ich geschwitzt und Blut mich verbinden lassen von Pontius zu Pilatus, um Hermanns Stimme zu hören. Immer wieder hörte ich plötzlich, während ich turtelte mit Hermann, Frontberichte, Fliegeralarm, Volltreffer des Feindes, ja, die Schreie der Verwundeten. Bitte verbinden Sie, Bitte verbinden Sie! Bitte verbinden Sie! Liebe Emmy, bin im Spreewald unter dem Diktat des Zilzalps, dem 24-Ender auf der Spur. Komm zu mir, Emmy, als Urweib. Emmy, komm! Wir werden in unserer Höhle ums Feuer tanzen. Ich nackt das Geweih des 24-Enders auf dem Haupte. Und du nackt einen Fuchsschweif im Kreuz. Immer wieder hatte ich Walter Funk, den Wirtschaftsminister, am Telefon, der nach Übersee durchzukommen versuchte und ein Frontberichterstatter, der sich die Leitung sichern wollte, um als erster den amerikanischen Durchbruch am Atlantikwall vermelden zu können für seine Zeitung, sagte in einem Fort Schillers Glocke in die Leitung. Was? Hermann? Einmal läutete das Telefon und im Anfang Hermann und wie immer im Tonfall des Führers, freilich mit leicht lieblicherem Zungenschlag und plötzlich prasseln in der Leitung der Führer und im Hintergrund Gustav. Die drei wichtigsten Männer meines Lebens in einer Leitung. Wie können Sie es wagen, Gustav? Adolf! Ich würde nie wagen, zu Ihnen Adolf zu sagen. Was? Du sagst zum Führer bereits Adolf? Die letzten Tage nur unterm Diktat des Zilpzalps gelebt und dem Hirsch auf der Spur, dem 24-Ender. Wer wird mir Hörner aufsetzen, wenn ich den Hörer auflege und den Hirsch erlege? Hermann! Nein, mein Herz, meine Sonne, mein Mann, mein Ein und Alles. Ich bin es doch, Gustav. Ach du, Gustav. Hermann ist im Spreewald. Er hat einen neuen Geheimcode. Er ruft Gott an und die Welt und mich, seine Göttin. Und falls am anderen Ende der Leitung der Schlag der Nachtigall erklingt, so weiß ich, Hermann ist wohl auf. Und wird am liebsten mit seiner Liebsten quing via, quing via, quing via. Doch plötzlich kommt über den Äther lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü- Und ich antworte in den Hörer, Quigi, Horha, Dia, Dia, Dilsi, Quorro, Tio, Zqua, Pipi, Qui, Lüli, Lila, Leli, Löle, Didel, Io, Quia und muss in der Aufregung statt Lüli, Lila, Leli, Löli, Didel, Io, Quia, Lüli, Leli, Lila, Lila, Didel, Ia, Quio statt Io, Quia, Ia, Quio oder so gesagt haben und damit das Gesagte ins Gegenteil verkehrt. Kurzum, der Führer wollte dich, mich, ja, Edda erschießen lassen. Hörte am Telefon angeblich in Geheimcode vorgetragenen Hochverrat. Hatte ich ungedanks am Telefon im Zungenschlag des Zilpzalps etwa gar ein wenig zu laut gedacht? Wie es wohl um das Geschick des Reiches anders bestellt gewesen, wenn du, Hermann, der erste Mann im Reich, nicht nur mit Betonung auf Mann, sondern überhaupt. Wie ungeheuer glücklich wäre die Welt jetzt und wie ungeheuer reich unser deutsches Reich. Kein Krieg, kein Ruin, keine Ruinen. Unsere einzige Sorge bei den vielen Verpflichtungen offizieller Essen, nicht allzu viel Fett anzusetzen. Ach, Hermann, ich bin mit dir durch dick und dünn gegangen. Wie habe ich das Schokoladenbraun der SA-Uniform zeitlebens totschick gefunden. Und ich habe offen gestanden durch das SS-Schwarz Himmler immer für einen Sendboten der Hölle gehalten. Hermann hatte die Idee, ich empfinde etwas für Himmler, weil ich ein löwenjunges Ungedanks Heinrich getauft hatte. Ich und für Himmler. Du weißt doch, Gusti, dass es den Leuten in Berlin immer eiskalt den Rücken hinunterlief, so wie ich auf der Bühne sagte. Heinrich, mir graut vor dir. Himmler, der immer in schwarzer Uniform auftrat. Nie und nimmer. Ich hasse schwarze Schokolade auf den Tod. Viel zu bitter. Ägittigit. Und zartbitter, fragst du? Zartbitter? Hass ich erst recht. und ich zitter noch jetzt vor Wut, denke ich daran, wie meine Schwägerin aus Schweden, die viele Grollmärchen über Konzentrationslager gehört hatte im Ausland, sich mit eigenen Augen überzeugen wollte in Theresienstadt. Und ich sagte zu ihr, jederzeit. Und rief an bei Himmler. Himmler am Hörer hingegen beschied, kurz angebunden und barsch, das kommt überhaupt nicht in Frage. Meine Frau sieht sich ja auch nicht die Luftwaffenheime ihres Mannes an. Das darf sie aber gern, erwiderte ich und warf den Hörer am ganzen Körper zitternd vor Wut in die Gabel zurück. Hermann war außer sich. Hermann ließ an diesem Tag noch unseren inzwischen ausgewachsenen Löwen Heinrich auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Dies war die einzige richtige Krise unserer Ehe, als unser Löwe Heinrich sich in Luft aufgelöst hat. '44 blühte in Karinhall mein Weichselkirschbaum, Wunder, wie schön zu Ostern. Sein Blütenweiß wurde dann in den Tagen der Eisheiligen leider Gottes herabgerissen durch einen harschen Regen. Und ich wusste, dieser Baum ist mein Lebensbaum, die Herzform seiner Krone und die Blüten mein Glück mit Hermann. Auch sah ich Karfreitag 44 einen wagemutigen Regenwurm, der wie eine Königskobra zum Klang der Flöte mit dem Kopfe in der Lindenluft umherfuhr. Unsere kleine Edda aber, grausam wie Kinder mitunter sind, schnitt, als ich einen Augenblick wegschaute, mit einem von Hermanns Rasiermessern den armen Regenwurm in zwei Stücke. Ich, außer mir vor Zorn, verabreichte Edda eine Ohrfeige. Edda heulte laut auf und lief spornstreichs zu Hermann. Als meine erste Wut verraucht war, kam Edda Arm in Arm mit Hermann und der Hermann zeigte der verheulten Edda, wie der Wurm, wie die in zwei Hälften zerschnittenen, überaus regen Wurmtrümmer in zwei ganz entgegengesetzten Windrichtungen auseinanderkrochen. Das Kopfstück Richtung Berlin, das Schwanzstück Richtung Spreewald. Dies ist, dachte ich, mein Leben, meine Zeit. Ein zerschnittener Regenwurm. Nein, nein, nein, jedes Teil lebt weiter, für sich, weiß nichts mehr vom anderen. Das Kopfstück kriecht Richtung Tod, das Schwanzstück Richtung Geburt. Edda lief ganz glücklich ins Haus zurück und auch ich, ganz plötzlich, ganz glücklich, umhalste Hermann. Ich bin ja so von Herzen glücklich mit dir, Hermann, so glücklich, ach, so glücklich. Weißt du noch, an dem Tag, als Edda den Regenwurm mit deinem Rasiermesser zerschnitt, du kamst von Peenemünde zurück und fielst, nachdem du mich geohrfeigt hattest, beinahe in Saffianstiefeln über mich her, rubinrot deiner Ringe auf meinen Brüsten, auf deinen Lippen zwischen inbrünstigen Küssen, nur Hymnen auf die Wunderwaffe. Du, du, du. Die Libelle über Emmys insgeheim bloßem Herzen heute warst du, Hermann. Der sich blitzschnell drehende und wendende kleine Kopf war dein Kopf. Der geschuppte, sich in der Luft räkelnde Hinterleib, dein Hinterleib. Deine Flügel schwarz geädert, sie glitzerten wie Glas in der Sonne. Ihr Schlag ließ Brombeeren schwarz und blutig fallen aus dem dornigen Gezweig, wo andere Beeren hervorlugten, grau bereits und behaart und verfollenes weiß. Die schauen Ende August aus wie so Schrumpfköpfe. Im Deutschen ist der Tod ein Mann, dein Verhängnis, mein Hermann. Du hättest eine Frau als Tod haben müssen. Mir ist der Tod als Mann recht, Hermann. Aber dein Tod ist das Ende auch deiner Emmy. in der Turnhalle vor Tagesanbruch. Das Hämmern und Sägen der Tischler. Sie zimmern den Galgen für mich. Sie zimmern den Galgen für Hermann Göring. Herr Doktor, Herr Dr. Bösel, bitte nicht. Wo ist meine Emmy? Bitte um keinen Preis der Welt den Zahn jetzt ziehen. Hermann, Hermann, Hermann. Endlich höre ich, Hermann, lassen Sie mir meinen Weisheitszahn. Amalgam hin, Amalgam her, lassen Sie ihn mir. Hören Sie nicht, hören Sie nicht. Ich habe abgeschlossen mit meinem Leben. Seit wir uns trennen mussten, ist mein Leben kein Leben. Die V-Waffe des Führers ist nicht zum Einsatz gekommen. Unser Leben im Spreewald, ein letzter schöner Traum. Görings Ende am Galgen aber ist undenkbar. Der ehrenvolle Tod durch Erschießen, leider Gottes ausgeschlossen. Ich finde es unter aller Kanone, unseren Tod als Schauspiel für sensationsgeile Presseleute und Fotografen darzustellen. Alles Theater, alles schlechte Komödie. Dies ist, sage es aller Welt, meine Emmy, kein Freitod. Giancarlo in der Faust, die Hände zum Gebet gefaltet. Mein Atem, die Dunkelheit ist tiefer als die des Morphiums. Die Amerikaner haben mir das Abendmahl verweigert. Ich musste weinen, weil mir der Militärgeistliche sagte, dass ich ohne Abendmahl Edda und Emmy nicht mehr sehen würde im Himmel. Ich gehe aber dennoch freudig in das Jenseits ein und empfinde den Tod als Erlösung. Ich hoffe auf die Gnade meines Gottes. Ach, herzensguter Hermann, du hast nichts Unchristliches getan. Hätte dir etwas Unchristliches getan, da wäre doch der Papst, da wären alle Christen doch geschlossen auf die Barrikaden. Ich habe einmal im Übermut dem Führer gegenüber gesagt, alle Wege führen in den Himmel. Nur der über Rom nicht. Darauf der Führer wie aus der Pistole geschossen. Verbrennen Sie sich ja nicht die Zunge. Verbrennen Sie sich ja nicht die Zunge. Führen wir im Grunde doch nur fort, was die Kirche naturgemäß nicht so konsequent wie die braune Bewegung. Es sitzt ja auch kein Deutscher auf dem Heiligen Stuhl, über Jahrhunderte praktiziert hat. Ach, da hast du dich in der Tat versündigt. Denn just über Rom, just über den Vatikan, kam ein Haufen aufrechter Gesinnungsgenossen nach Südamerika in die Freiheit. Die Metallkapsel ist offen. Der zerbrochene Verschluss der Glasampulle zwischen meinen Zähnen. Glassplitter, zermahlen von Goldkronen. Giancarlo zergeht auf der Zunge. Ich glaube nicht an die Wiedergeburt. Als Elefant oder Libelle. Wie Himmler, der und Heinrich der Löwe, dass ich nicht lache. Ich bin todsicher, dass Himmler in der Hölle brennt. Ich fürchte nur, dass Hitler sich in der Hölle im Handumdrehen zum Hauptteufel emporputschen wird. Und wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, im Begriff sein wird, Lebensraum in den himmlischen Gefilden zu erobern. Wie auch immer. Alle meine Gedanken gelten nun dir, Emmy, Edda und allen Liebsten. Giancarlo auf der Zunge. Die Hände zum Gebet gefaltet, Emmy. Mein Atem. Die Dunkelheit ist tiefer als die des Morphiums. Abraham versprach mir 3 Kamele, wenn ich den Kampf gegen die Juden aufgebe. Und da ich wieder rief, trieb er mir einen glühenden Nagel ins Kreuz. Und die letzten Schläge meines Herzens, Emmy, gelten unserer großen, ewigen Liebe. Aber ein jüdischer Arzt, Emmy, will mein Herz herausschneiden, Emmy. Ach, Hermann, mein Herr, mein Mann, du wirst ewig im Gedächtnis der Menschen bleiben. Eure Politik wird künftighin ständig in den Illustrierten, im Rundfunk, im Fernsehen zugegen sein. Eure Philosophie wird, selbstredend unter dem durchsichtigen Deckmäntelchen demokratischer Aufklärung, allgegenwärtig sein. Und je mehr Sender ihr Sermonsammelsurium den Leuten um die Ohren schlagen und unsere Zeit somit zum Zerstreuungslager machen, umso mehr wird sich jeder Sender mit jedem Sender im Wettstreit darum befinden, wer die höchste Einschaltquote hat. Wer aber hatte die höchste Einschaltquote aller Zeiten in Deutschland? Adolf Hitler. Enigma Emmy Göring, Hörspiel von Werner Fritsch, mit Irm Herrmann. Ton Daniel Sänger, Schnitt Gabi Kemper und Judith Rübenach, Regieassistenz Felicitas Ott, Regie Werner Fritsch. Produktion Südwestrundfunk 2006.